Dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz, stets ein Sinnbild von Leiden und Weg. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr und in ihm ich das Gottesland seh. Schätzen werd ich das altraue Kreuz, bis ich Jesus erblick auf dem Thron. Ich behalte mich fest an das Kreuz, einst erhalt ich dafür eine Kron. Dieses altraue Kreuz, von der Welt so verhöhnt, zieht mich wunderbar mächtiglich an. Hat doch dort Gottes Lamm, das vom Thron zu uns kam, für uns Sünder Genüge getan. Schätzen wird sich das altraue Kreuz, bis ich Jesus erblick auf dem Thron. Ich behalte mich fest an das Kreuz, einst erhalt ich dafür eine Kron. Diesem altrauen Kreuz bleib auf immer ich treu, trage lediglich Schande und Hohn. Einstens ruft es mich heim, wo ich ewig darf schauen, seine Herrlichkeit vor Gottes Thron. Schätzen werd ich das altraue Kreuz, bis ich Jesus erblick auf dem Thron. Ich behalte mich fest an das Kreuz.